Kapitel 5 In der Stadt. Herzlich willkommen in Weimar, begrüßte der Hotelangestellte die neuen Gäste an der Rezeption. Wie schön, dass ihr hier seid! Die Großeltern hatten schon auf Tims Familie gewartet. Wie war die Fahrt? Wollte die Großmutter wissen. Gut, es war nicht viel los auf der Autobahn, antwortete Tims Vater. Wir würden uns gerne die Stadt ansehen, Oma, sagte Lisa. Ja, natürlich. Weimar wird euch gefallen. Es ist eine schöne Stadt, antwortete die Großmutter. Kommst du mit, Oma? Nein, ich möchte zum Friseur gehen. Morgen Mittag ist doch unsere Feier zur goldenen Hochzeit. Da möchte ich besonders schön aussehen, erklärte die Großmutter. Kommst du mit, Opa? Wollte Tim wissen. Das geht leider nicht. Ich muss in der Stadt noch etwas erledigen. Wir können uns zum Abendessen treffen, antwortete er und verließ das Hotel in Richtung Zentrum. Davon hat er mir gar nichts gesagt, sagte Großmutter nachdenklich. Nachdem sie ihre Reisetaschen in ihre Zimmer gebracht hatten, gingen sie los. Überall waren Touristen, die sich die Stadt und die berühmten Museen ansehen wollten. Auch vor dem Schillerhaus standen viele Menschen. »Sollen wir uns das Schillerhaus ansehen?«, wollte Tims Mutter wissen. »Nein, heute nicht. Hier sind zu viele Touristen. Da müssen wir lange warten, bis wir einen Termin bekommen.« »Und was ist mit dem Goethe-Museum?«, fragte die Mutter weiter. »Da würde ich morgen gerne hingehen. Ich muss doch Informationen für mein Referat suchen. Heute habe ich keine Lust mehr,« erklärte Tim. »Was gibt es denn hier alles in Weimar?«, fragte Lisa. »Goethes Gartenhaus können wir uns ansehen. Es liegt in einem schönen Park.« »Oder wir gehen zur Herzogin Anna Amalia Bibliothek und sehen uns alte Bücher an. Sehr interessant,« sagte Lisa und lachte. »Ich wusste gar nicht, dass hier so viele berühmte Leute gelebt haben. Goethe, Schiller, Herder, Bach,« las Tim aus einer Internetseite vor. »Kriminelle gibt es hier auch. Seht mal, Schmuckdiebe im Theater.« Lisa zeigte auf den Titel einer Tageszeitung. »Ach, Diebe gibt es überall, das ist nichts Besonderes«, meinte Tim. »Wir können auch einfach so durch die Stadt spazieren gehen. Es gibt schöne alte Häuser, viele kleine Geschäfte«, schlug die Mutter vor. »Sieh mal, da vorne ist Opa«, sagte Lisa schnell. »Was macht er denn hier? Mit wem spricht er denn da?« Aber schon war der Großvater mit dem fremden Mann in der Menschenmenge verschwunden. »Vielleicht können wir ja eine Thüringer Bratwurst essen. Das ist doch hier eine Spezialität«, schlug Tim vor. »Oder Klöße. Es gibt hier ein ganz besonderes Restaurant, in dem man Klöße mit vielen verschiedenen Soßen essen kann«, erklärte sein Vater. »Warum sind denn hier so viele Leute? Hier ist doch gar kein Museum«, wollte Lisa wissen, als sie vom Stadtschloss in Richtung Park gingen. Da vorne steht der älteste Ginkgo-Baum Weimars. Goethe hat sich sehr für Biologie und Botanik interessiert und hat vor ungefähr 200 Jahren ein berühmtes Gedicht über Ginkgo geschrieben, erklärte ihr Vater. »Ach so, deshalb gibt es in der Stadt überall Souvenirs mit Ginkgo-Blättern«, sagte Tim. »Lasst uns auch zu dem Baum gehen, dann könnt ihr euch die Blätter mal genauer ansehen.« »Da vorne ist Opa. Was macht er denn hier unter dem Ginkgo-Baum?«, wunderte sich Lisa. »Und wer ist der Mann neben Opa?« Als sie näher gingen, um mit ihrem Großvater zu sprechen, war er hinter einer Gruppe von Touristen nicht mehr zu sehen. »Komisch«, dachte Tim, »was macht er hier?« Abends sprachen sie nicht mehr darüber, dass sie ihren Großvater in der Stadt gesehen hatten. Sie gingen gemeinsam in ein Restaurant und besprachen die Pläne für den nächsten Tag. Am Vormittag wollte Tim sich das Goethehaus ansehen. Mittags sollte die goldene Hochzeit im Restaurant gefeiert werden. Am Abend wollten alle gemeinsam ins Nationaltheater gehen, um sich die Vorstellung von Goethes Faust anzusehen.